Es ist mitten in der Nacht und ich schlafe nicht. Auf der Straße ist niemand, so wie auch bei Tageslicht. Aber das alles muss ja nichts sagen. Es gibt sicher noch andere Leute, die jetzt nicht schlafen. Nachtmenschen, die es nicht anders gelernt haben, die anstatt zu schlafen nachts einfach fernsahen, eintauchten in komplett andere Welten, wo es auch Regeln gibt, aber komplett andere gelten, in denen sie sich auf einmal besser fühlten und sich seit langem wieder echt vergnügten, in denen der ganze Druck einfach verpufft war, ihnen nicht bewusst war, dass es genügend Luft gab. Deshalb sehe ich daran eigentlich nichts Schlimmes, wenn sie damit auskommen, ja, dann stimmt es. Hey, macht weiter so, wenn es euch voranbringt, doch wenn es für andere Menschen krank klingt. Die Straßenlaternen leuchten die ganze Straße aus und ich hol mir das, was ich gerade brauch. Ruhe und noch ein bisschen Gemütlichkeit, wobei das noch lange nicht genügend bleibt. Die Straßenlaternen leuchten die ganze Straße aus und ich hol mir das, was ich gerade brauch. Ruhe und noch ein bisschen Gemütlichkeit, wobei das noch lange nicht genügend bleibt.